Am 19. April richteten die Mitglieder der Gratulationsdelegation des Generalverbandes der China-Koreaner zum Tag der Sonne und der Delegation der Veteranen des Generalverbandes der China-Koreaner an den verehrten Marschall Kim Jong-un einen Brief. Darin hoben sie hervor: Die Festveranstaltungen zum Tag der Sonne haben die Macht der einmütigen Geschlossenheit der Armee und Bevölkerung um Genossen Kim Jong-un und die Würde des Sonnenkorea, das mit dem Geist der Selbsthilfe und eigener Stärkung zum endgültigen Sieg beim Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates voranschreite, vor aller Welt nachhaltig demonstriert. Während des Besuchs im Vaterland haben sie die große Fürsorge des verehrten Marschalls Kim Jong-un und sein Vertrauen als Nährstoff des Lebens bekommen. Sie werden aus dem Generalverband der China-Koreaner, der von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il gegründet und geführt wurden, eine Auslandskoreaner-Organisation machen, die der Führung des verehrten Marschalls Treue halte. Zum Schluss wünschten die China-Koreaner dem Marschall Kim Jong-un, oberstem Führer der koreanischen Nation und gütigem Vater der China-Koreaner, Wohlergehen.